Das Wort, das an Jeremia von Seiten Jahwes erging, also lautend, hört die Worte dieses Gesetzes und sage sie den Leuten von Juda und den Bewohnern von Jerusalem. Und spricht zu ihnen, so spricht Jahwe, der Gott Israels, verflucht ist der Mann, der auf die Worte dieses Gesetzes nicht hört, die ich euren Vätern anbefahl, als ich sie aus Ägypten, aus dem eisernen Schmelzofen wegführte, indem ich sprach, gehorcht meinem Befehl und tut danach. Ganz wie ich euch gebieten werde, so sollt ihr mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Damit ich den Eid aufrecht erhalte, den ich euren Vätern geschworen, dass ich ihnen ein Land verleihen wolle, das von Milch und Honig überfließt, wie ihr es jetzt noch besitzt. Da antwortete ich und sprach, so sei es, Jahwe. Sodann sprach Jahwe zu mir, verkünde alle diese Worte in den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems und sprich, hört die Worte dieses Gesetzes und tut danach. Denn zwar habe ich immer und immer wieder eure Väter, als ich sie aus Ägypten wegführte und fernerhin bis auf den heutigen Tag aufs Ernstlichste verwarnt und gesagt, gehorcht meinem Befehle. Aber sie hörten nicht, noch neigten sie ihr Ohr, wandelten vielmehr ein jeder nach seinem eigenen bösen Sinn, und so ließ ich denn alle Drohungen dieses Gesetzes, das ich ihnen zu halten geboten hatte, das sie aber nicht hielten, an ihnen in Erfüllung gehen. Da sprach Jahwe zu mir, es besteht eine Verschwörung unter den Leuten von Juda und den Bewohnern von Jerusalem, sie sind in die Verschuldungen ihrer Vorväter zurückgefallen, die sich weigerten, meine Worte zu hören, und so folgen auch sie anderen Göttern, ihnen zu dienen. Gebrochen haben das Haus Israel und das Haus Juda meinen Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe. Deshalb spricht Jahwe also, nun will ich Unheil über sie bringen, aus dem herauszukommen ihnen nicht gelingen soll, und wenn sie dann zu mir schreien, werde ich nicht auf sie hören. Gehen aber die Städte Judas und die Bewohner Jerusalems alsdann hin, um zu den Göttern zu schreien, denen sie zu räuchern pflegen, so werden die ihnen in der Zeit ihres Unglücks ebenso wenig helfen können. Allerdings so zahlreich wie deine Städte sind, so zahlreich sind deine Götter geworden, Juda, und so zahlreich wie die Gassen Jerusalems sind, habt ihr Altäre errichtet, dem Baal zu räuchern. Du aber sollst nicht für dieses Volk beten, noch sollst du flehentliche Bitte für sie laut werden lassen, denn ich werde durchaus nicht hören, wenn sie mich zur Zeit ihres Unglücks anrufen. Was will mein Geliebter in meinem Tempel, ihn ausführen, den listigen Anschlag? Werden Gebetsgeschrei und heiliges Opferfleisch deine Bosheit von dir fortnehmen, dass du alsdann frohlocken darfst? Einen frischgrünen Ölbaum, prangend mit stattlicher Frucht, nannte dich Jahwe, bei gewaltigem Wettergebrause legt er Feuer an ihn, und es zersplittern seine Äste. Jahwe der Heerscharen, der dich einpflanzte, hat dir Schlimmes angedroht, um der Bosheit des Hauses Israel und des Hauses Juda willen, die sie verübt, um mich zum Zorne zu reizen, indem sie den Baal räucherten. Jahwe aber ließ mich's erfahren, und da erfuhr ich es, damals ließest du mich ihr Treiben schauen. Ich selbst war wie ein zahmes Lamm, das zum Schlachten geführt wird, und wusste nicht, dass sie wieder mich Anschläge planten, lasst uns den Baum in seinem Safte verderben und ihn ausrotten aus dem Lande der Lebendigen, dass seines Namens fernerhin nicht mehr gedacht werde. Nun, Jahwe der Heerscharen, der du gerecht richtest und Nieren und Herz prüfest, lass mich deine Rache an ihnen schauen. Denn auf dich habe ich meine Sache gewälzt. Darum spricht Jahwe also in Betreff der Männer von Anatot, sie, die dir nach dem Leben trachten, indem sie sagen, du sollst nicht weissagen im Namen Jahwes, sonst musst du durch unsere Hand sterben. Deshalb spricht Jahwe der Heerscharen also, fürwahr, ich will sie strafen, die jungen Männer sollen durch Schwert umkommen, ihre Söhne und ihre Töchter sollen Hunger sterben, kein Überrest soll ihnen bleiben, denn ich werde Unheil über die Männer von Anatot bringen im Jahre ihrer Heimsuchung.